SWR 2 Hörspiel. Jetzt habe ich sie. Bei der Hitze sind die Wespen wie verrückt. Wenn sie aber auch immer die Fenster offen lassen, Chef. Na, soll ich etwa hier drin ersticken? Vielleicht ein schönes, kühles Bier aus der Brasserie? Ach, bis es hier ist, ist es warm. Wie spät? Gleich 11:30. Zeit fürs Mittagessen. Das ist Besuch für Sie, Chef. Die sagt, sie kennen Sie. Wer ist es? So eine ehemalige. Sie hat das Formular nicht ausgefüllt, aber die Rückseite vollgeschrieben. Ja. Mein Herr, Ernestine, genannt die Bohnenstange, geborene Miku, jetzt Jussion. Die sie vor 17 Jahren in der Rüdeler Lühnmal verhaftet haben und die ihnen was gescht hat, um sie zu ärgern, bittet um die Ehre, sie dringlichst in der Angelegenheit von höchster Wichtigkeit sprechen zu dürfen. Ist sie betrunken? Ich glaube nicht. Ich werde mich um sie kümmern. Sie hat mich gefragt, ob es lange dauern würde und ich habe ihr geantwortet, ich wisse nicht mal, ob sie vorlesen. Sie hat sich in der Ecke vom Badezimmer gesetzt und angefangen, die Zeitung zu lesen. Ich erinnere mich weder an Miku, noch an Ernestine, noch an Bohnenstangen. Lass sie mal rein. Sind Sie mir immer noch böse? Nehmen Sie Platz. Weshalb sind Sie hergekommen? Weil ich mit Ihnen über Alfred sprechen will. Wer ist Alfred? Mein Mann. Tatsächlich. Vom Standesamt und sogar vom Pfarrer. Inspektor Boissier kennt ihn gut. Er hat ihn schon ein paar Mal festgenommen. Und das eine Mal hat Alfred 5 Jahre gekriegt. Ach, seinen Spitznamen werden Sie kennen. Es ist Alfred, der Trauerkloß. Der Geldschrankknacker? Ja. Wo steckt der? Warum gehen Sie nicht zu Boissier? Der befasst sich mit Einbrüchen, nicht wahr? Aber die Mordfälle bearbeiten Sie doch. Hat Alfred jemanden umgebracht? Also hören Sie, Herr Kommissar, ich glaube, es ginge schneller, wenn Sie mich reden ließen. Alfred ist ein Spezialist in Geldschränken. Sie wissen ja, dass er bei der Firma Planchard eine erste Kraft war, als er noch Geldschränke baute, statt sie zu knacken. Aber nicht um alles in der Welt würde er jemanden umbringen. Er ist ein gefühlvoller Mensch, der um jede Kleinigkeit Tränen vergießt. Ich kenne mich in ihm aus seit 12 Jahren. Vielleicht gerade, weil er so ist, habe ich angefangen, ihn lieb zu haben. Für Sie ist er nur ein Dieb. Aber er hofft immer, dass ihm einmal ein großer Schlag gelingt und dass wir dann auf dem Lande leben können. Aber jetzt hat er sich, ohne es zu wollen, in eine Sache verwickelt, die stinkt und deshalb bin ich hier. Er hat vorletzte Nacht ein Ding gedreht. Aha. Und dann hat er sich dünner gemacht. Ach, nicht so schnell, Herr Kommissar. Seit mehreren Nächten fuhr er immer um dieselbe Stunde weg. Und ich weiß, das hat was zu bedeuten. Na und vorgestern Abend hat er also seinen Werkzeugkasten mitgenommen und da war mir klar, dass er arbeiten wollte. Ich weiß, dass er in Neuilly war, das hat er mir gesagt. Und er hat mir auch gesagt, ich glaube, diesmal können wir wirklich aufs Land ziehen. Also Moment, heute ist Donnerstag, in der Nacht vom Dienstag zum Mittwoch. Wann haben Sie ihn wiedergesehen? Ich habe ihn nicht wiedergesehen. Und Sie glauben, es ist ihm etwas passiert? Er hat mich antelefoniert um 5 in der Früh. Ich schlief nicht, ich war unruhig. Ich habe das Telefon unten in der Kneipe läuten hören, die Wirtsleute sind nicht aufgestanden. Ich habe gleich gedacht, dass es für mich war. Ich bin runtergegangen und an seiner Stimme habe ich gemerkt, dass etwas nicht stimmte. Hallo, Ernestine. Er hat ganz leise gesprochen. Bist du es? Ja. Bist du allein? Ja. Wo bist du? In der Nähe der Gare du Nord, in einem kleinen Café. Pass auf, Ernestine. Ich muss unbedingt für eine gewisse Zeit verschwinden. Haben Sie dich gesehen? Darum geht's nicht. Ein Mann hat mich gesehen, ja. Aber ich bin mir nicht sicher, ob er von der Polizei ist. Hast du Geld? Nein. Es ist passiert, ehe ich fertig war. Was ist denn passiert? Ich war gerade am Schloss beschäftigt und da ist der Schein meiner Taschenlampe auf ein Gesicht in der Zimmerecke gefallen. Ich habe gedacht, es sei jemand lautlos hereingekommen und sehe mir zu. Aber dann habe ich gemerkt, dass die Augen tot waren. Wie tot? Ja, eine Leiche. Eine Frau. Die hatte Blut auf der Brust und einen Telefonhörer in der Hand. Ich wollte gleich weg, aber da hat ein Auto vor dem Gitter gehalten. Ein Mann ist ausgestiegen und auf die Haustür zugegangen. Und wie er in dein Hausflur gekommen ist, da bin ich durchs Fenster. Hast du eine Scheibe rausgeschnitten? Ja, eine Scheibe rausgeschnitten, um hereinzukommen. Und wieso hat der Mann dich gesehen? Als ich durch den Garten ging, da hat er durchs Fenster gesehen und die Taschenlampe auf mich gerichtet. Ich habe ja mein ganzes Werkzeug zurückgelassen. Ich bin auf mein Rad gesprungen und weg und das Rad habe ich in die Seen geworfen, damit man mich ja nicht daran wiedererkennt. Ich muss jetzt weg. Halt du reinen Mund. Ich flehe dich an. Aber Alfred, warum willst du denn? Du bleib doch nein, da. Nein, nein, nein, nein, nein. Sei doch vernünftig. Bleib nein, doch. Nein, ich muss weg. Bitte halt dicht. Schließlich hat er mir versprochen, Postlagern zu schreiben. Wenn er wüsste, dass ich hier bin, ich weiß ja nicht. 24 Stunden habe ich mir die Sache durch den Kopf gehen lassen. Ich habe alle Zeitungen gekauft, weil ich glaubte, es müsse doch etwas von einer ermordeten Frau darin stehen. Eben. Hallo, Zentrale, bitte geben Sie mir das Polizeirevier in Neuilly. Hallo, Quai des Orfèvres, Mordkommission. Haben Sie aus den letzten 48 Stunden keinen Mord zu melden? Nein. Auch keine Leiche auf der Landstraße, kein Nachtalarm. Wie? Keine Leiche aus der Seine gefischt? Absolut nichts. Kein Schuss gehört. Danke. Nichts. Verstehen Sie jetzt, weshalb ich zu Ihnen gekommen bin? Ja, ich glaube. Ich hätte Alfred lieber im Gefängnis wegen versuchten Einbruchs. Selbst wenn ich für die Zeit noch mal auf den Strich müsste, als dass er wegen Mord angeklagt würde. Das Dumme ist, dass keine Leiche da ist. Glauben Sie, dass er geschwindelt hat? Oder dass ich schwindle? Sie werden das Haus ja leicht ausfindig machen können. Es handelt sich doch sicher um einen Geldschrank, den er früher selbst eingebaut hat. Die Firma Planchard muss ein Verzeichnis ihrer Kunden haben. Es gibt bestimmt nicht viele Leute in Neuilly, die ungefähr während der letzten 17 Jahre einen Geldschrank gekauft haben. Wenn er Ihnen schreibt, zeigen Sie mir dann seinen Brief? Sie lesen ihn ja doch noch vor mir. Jetzt, da Sie wissen, dass er mir Postlagern schreiben will, lassen Sie ja doch alle Postämter in Paris überwachen. Sie vergessen, dass ich das Lied kenne. Hat Alfred eine Freundin? Sie glauben, ich bin eifersüchtig und binde Ihnen hier einen Bären auf, um mich zu rächen? Er hat keine Freundin, weil er auf sowas nicht scharf ist, der arme Kerl. Und ich bin nicht eifersüchtig. Wenn er eine wollte, ich würde ihm so viele verschaffen, wie er sich nur wünschen könnte. Warum? Weil das Leben sowieso schon traurig genug ist. Wenn alles, was über sie erzählt wird, wahr ist, dann besteht eine Möglichkeit, dass sie mir glauben. Wieso? Weil sie sonst schön dumm wären. Aber das sind sie nicht. Ich lasse Ihnen die Telefonnummer von der Kneipe unter unserer Wohnung da. Auf Wiedersehen, Herr Kommissar. Auf Wiedersehen. Bitte, Brasserie Dauphine. Lucas! Schicken Sie mir ein Pernod. Lucas! Zwei, ja? Zwei Pernod. Ja, Chef, was ist? Kennst du Alfred, den Geldschrankknacker? Alfred, den Trauerkloß. Ich habe ihn ein paar Mal auf dem Gang gesehen, wenn Boissier ihn zu sich bestellt hatte. Hat er was ausgefressen? Es scheint, dass er in dem Augenblick, als er in einer Villa in Neuilly einen Geldschrank knacken wollte, auf eine Leiche gestoßen ist. Dann ist er ausgekniffen und hat in der Nähe der Gare du Nord zuletzt telefoniert. Gare du Nord? Ich werde die Kollegen in Holland und Belgien verständigen. Oder wollen Sie, dass er unentdeckt bleibt? Nein, nein, ich wünschte, dass er hier wäre. Und bitte, Lucas, geh rüber ins Büro von Boissier, der ist leider schon in der Bretagne in Urlaub. Aber lass dir von seinem Vertreter die Akte Alfred geben. Ja, ist gut. Wie ich Boissier kenne, hat er eine Liste der Firma Planchard dabei, mit all den Kunden, bei denen Alfred Geldschränke eingebaut hat. Und mit all dem beeil dich. Ja, herein! Bitte sehr, Herr Maigret. Denn ich habe uns zwei Pernod bestellt. Ja, ich bin sofort zurück. Darf es auch was zu Mittag sein, Herr Maigret, oder gehen Sie nach Hause? Weder noch, danke. Ich werde wahrscheinlich irgendwo in Neuilly essen. Zentrale, bitte Gare du Nord. Ah nein, machen Sie das für mich. Die sollen Ihnen sagen, wann morgens nach 5 ein Zug nach Brüssel oder Amsterdam geht. Nein, ich bleib hier. Ich hab's, Chef. Ein einziger Kunde in Neuilly. Guillaume Serre, Zahnarzt, Rue de la Ferme, 43 A. Weißt du, wo das ist? Gleich hinter dem Botanischen Garten, an der Querstraße zum Boulevard Richard Wallace. Hier ist es. Sprechstunden von 2 bis 5 Uhr. Da haben Sie aber Glück gehabt, gerade 2. Danke. Danke auch. Ein hübscher Vorgarten. Der zieht wohl nur bei reichen Leuten Zahn, was? Sind Sie angemeldet? Ich möchte Herrn Dr. Serre sprechen. Er empfängt nur auf Anmeldung. Ja, aber auf dem Messingschild steht... Das Schild ist 25 Jahre alt. Wollen Sie bitte Ihrem Sohn sagen, dass Kommissar Maigret ihn zu sprechen wünscht? Bitte entschuldigen Sie, Herr Kommissar, aber mein Sohn legt nicht allzu großen Wert auf Laufkundschaft. Wenn Sie mir bitte hier hinein folgen wollen, ich möchte die Jalousien geschlossen halten, dann bleibt es angenehm kühl. Bitte treten Sie näher. Ich muss Sie leider einen Augenblick um Geduld bitten. Seit ein paar Jahren hält mein Sohn um diese Zeit sein Mittagsschläfchen. Bitte nehmen Sie doch hier Platz. Danke. Ich möchte nicht indiskret erscheinen, Herr Kommissar. Mein Sohn hat vor mir keine Geheimnisse. Wir sind immer beisammen gewesen, obwohl er schon über die 50 hinaus ist. Ich habe nicht die mindeste Vorstellung, um was es sich handelt bei Ihrem Besuch. Und ehe ich ihn wecke, möchte ich gern wissen... Ihr Sohn ist verheiratet, Frau Serre, ja? Er ist zweimal verheiratet gewesen. Ist seine zweite Frau hier? Sie ist nicht da, Herr Kommissar. Sie sind um ihretwillen hierher gekommen, nicht wahr? Hoffentlich hat sie nichts Törichtes begangen. Mein Sohn ist vor 15 Jahren Witwer geworden und er hat sich erst vor 2,5 Jahren wieder verheiratet. Sie war eine seiner Patientinnen, damals 47. Sie war eine geborene Holländerin und lebt allein in Paris. Eigentlich hatte ich Guillaume ermutigt, sich wieder zu verheiraten, weil ich mir sagte, dass er auf diese Weise nicht allein dastehen würde. Schließlich bin ich 76. Oh, das sieht man ihn nicht an. Ich weiß. Meine Mutter ist 92 geworden und meine Großmutter ist mit 88 durch einen Unfall ums Leben gekommen. Und Ihr Vater? Er ist jung gestorben. Die zweite Ehe Ihres Sohnes ist unglücklich gewesen, ja? Das kann man nicht sagen. Zunächst nicht. Es gibt eben Kleinigkeiten, an die man sich nicht gewöhnt. Sie war eben Ausländerin. Vielleicht hat sie, als sie meinen Sohn heiratete, gedacht, er sei reicher, als er tatsächlich ist. Sie hatte kein Vermögen? Nur ein sehr gutes Auskommen. Aber bei den steigenden Lebenskosten... Wann ist sie gestorben? Gestorben? Oh, verzeihen Sie, ich glaubte, sie sei tot. Sie selber sprachen von ihr in der Vergangenheitsform. Sie ist auf und davon. Ach, nach einem Streit? Guillaume ist kein Mensch, der sich streitet. Nach einem Streit mit Ihnen? Ich bin zu alt, um mich noch zu streiten, Herr Kommissar. Ich kenne das Leben zu gut und lasse... Wann hat sie denn das Haus verlassen? Vor 2 Tagen. Hat sie einen Grund dafür genannt? Wollen Sie, dass ich offen heraussage, was ich denke? Wenn ich zögere, so nur, weil ich fürchte, dass Sie mich auslachen. Ich spreche über solche Dinge nicht gern mit Männern. Aber ich vermute, ein Kriminalkommissar ist so etwas wie ein Arzt oder ein Beichtvater. Sie sind Katholikin, Madame? Ja. Meine Schwiegertochter war Protestantin. Das ist nicht so wichtig. Sehen Sie, sie war in einem für Frauen gefährlichen Alter. Wir alle haben mehr oder weniger eine Reihe von Jahren, in denen wir nicht wir selber sind. Jede Nichtigkeit regt uns auf. Wir setzen uns nur zu leicht falsche Gedanken in den Kopf. Ich verstehe. Das war bei ihr der Fall. Schließlich träumte sie nur noch von ihrem heimatlichen Holland und verbrachte ganze Tage damit, ihren dort wohnenden Freundinnen zu schreiben. Ist Ihr Sohn oft mit ihr nach Holland gereist? Nie. Sie ist also am Dienstag weggefahren? Mit dem Zug. 9.40 Uhr von der Gare du Nord. Dem Nachtzug? Ja. Den Tag über hat sie ihre Koffer gepackt. Ihr Sohn hat sie zum Bahnhof gebracht? Nein. Sie hat sich ein Taxi von der Ecke des Boulevard Richard Wallace geholt. Und seitdem hat sie Ihnen kein Lebenszeichen gegeben? Nein. Ich glaube auch nicht, dass es sie drängt, uns zu schreiben. Von einer Scheidung ist nie die Rede gewesen. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass wir katholisch sind. Überdies hat mein Sohn keine Lust, sich wieder zu verheiraten. Ich verstehe noch immer nicht, was geschehen sein kann, dass wir den Besuch der Polizei bekommen. Ich möchte Sie fragen, gnädige Frau, was bis in alle Einzelheiten am Dienstagabend hier im Haus geschehen ist. Sie haben kein Dienstmädchen, nicht wahr? Nein, Herr Kommissar. Eugenie, unsere Zugehfrau, kommt jeden Morgen um 9 und geht um 5. Heute hat sie gerade ihren freien Tag. Hm. Hat sie ihrer Schwiegertochter beim Packen geholfen? Sie hat die Koffer hinuntergetragen. Wie viele? Um es genau zu sagen, einen großen Koffer und 2 lederne Handkoffer, eine Schmuckschachtel und ein Toilettennecessaire. Hm. Eugenie ist also wie gewöhnlich um 5 gegangen. Genau so war es. Entschuldigen Sie, dass ich so durcheinander bin. Aber es ist das erste Mal, dass ich auf diese Weise ausgefragt werde. Und ich muss Ihnen sagen... Ihr Sohn ist an jenem Abend ausgegangen? Er hat einen Spaziergang gemacht, kurz vor dem Abendessen, wie immer. Wahrscheinlich hat er ein Aperitif getrunken. Er trinkt nie. Wir sind zu Tisch gegangen, sobald er heimkam. Alle 3? Maria ist heruntergekommen, als ich gerade die Suppe aufgetragen hatte. Es hat keine Auseinandersetzungen gegeben. Nicht die mindeste. Die Mahlzeit ist schweigend verlaufen. Ich wusste, dass Guillaume die Sache trotz alledem ziemlich nahe ging. Auf den ersten Blick mutet er kalt an. Aber in Wirklichkeit ist er übersensibel. Was ist denn? Wohin geht diese Tür dort? Zum Arbeitszimmer meines Sohnes. Was ist denn? Treten Sie doch näher, Herr Sir. Entschuldigen Sie bitte, ich hatte ein Geräusch gehört und dachte... Der Herr ist von der Polizei. Kommissar Maigret, Frau Sir hatte mir gesagt, Ihre Frau sei vorgestern abgereist. Was wünscht der Herr nun eigentlich im Besonderen? Ich weiß es nicht. Um die Wahrheit zu sagen, Herr Sir, wir sind ganz zufällig im Laufe der Unterhaltung auf Ihre Frau zu sprechen gekommen. Der Grund meines Besuches ist der, dass wir Anlass haben zu glauben, Sie seien das Opfer eines versuchten Einbruchs geworden. Wer hat Sie denn auf so etwas gebracht? Ja, wir bekommen dann und wann vertrauliche Mitteilungen. Vermutlich sprechen Sie von Angebern. Nehmen wir an, es sei so. Ich bedauere, mein Herr. Es ist also bei Ihnen nicht eingebrochen worden? Wenn, dann hätte ich nicht verfehlt, das Polizeirevier zu benachrichtigen. Hm. Haben Sie einen Geldschrank? Ich habe wohl das Recht, Ihnen nicht zu antworten, aber ich verstehe mich dazu, Ihnen zu sagen, dass ich tatsächlich einen habe. Es ist ein Geldschrank der Firma Planchard, der vor rund 18 Jahren hier eingebaut worden ist. Ich erinnere mich an das Datum des Einbaus nicht mehr. Das geht ja auch niemand etwas an. Ihre Haustür hat ein Sicherheitsschloss und eine Kette? Das ist bei vielen Türen der Fall. Und Sie schlafen im ersten Stock, ja, Ihre Mutter und Sie? Ja. Ihr Arbeitszimmer und Ihr Behandlungsraum sind hier nebenan im Erdgeschoss. Ach, erlauben Sie wohl, dass ich einen Blick hineinwerfe. Warum sollen wir Herrn Maigret den Wunsch nicht erfüllen? Dann kann er doch sehen, dass bei uns nicht eingebrochen worden ist. Das hier ist das Arbeitszimmer. Die Einrichtung ist auch noch von meinen Großeltern. Alles echt. Ah, da ist ja der Geldschrank. Sie dürfen meinem Sohn seine schlechte Laune nicht übel nehmen. Und hier geht's zum Behandlungszimmer, ja? Ja, Sie sehen. So wie überall bei den Zahnärzten. Ist es schon lange her, dass die Fensterscheibe hier ersetzt worden ist? 4 Tage. Bei dem großen Gewitter neulich hat das Fenster offen gestanden und da ist... Haben Sie den Glaser kommen lassen? Nein. Mein Sohn bastelt so gern. Alle kleinen Reparaturen im Hause erledigt er selber. Na, Maigret hat kein Recht, uns zu belästigen, Mama. Bitte gib jetzt endlich keine Antwort mehr. Dann darf ich Sie... Ja, danke schön, es ist genug. Wenn Sie mit mir sprechen wollen, dann kommen Sie bitte, wenn er nicht da ist. Und entschuldigen Sie ihn. Na, Herr Kommissar? Wie kommst du denn hierher? Alfred hatte natürlich auch eine Liste. Ich habe sie gefunden. Wo ist sie? Ich habe sie verbrannt. Er hatte sich Notizen drauf gemacht. Und ich will Ihnen ja schließlich kein Beweismaterial gegen ihn liefern. Na? Ja, nichts Besonderes. Er hat also behauptet, es sei nicht wahr. Er hat überhaupt nichts gesagt. Nur seine Mutter hat gesprochen. Er hätte mich am liebsten gleich hinausgeworfen. Er behauptet, es habe keine Leiche in dem Arbeitszimmer gelegen? Komm, trink mit mir ein Bier da drüben. Habe ich schon. Warum hat er denn nicht die Polizei davon benachrichtigt, dass man versucht hat, bei ihnen einzubrechen? Ein Bier bitte. Ja, bitte. War denn keine Fensterscheibe herausgebrochen? Eine Scheibe ist kürzlich ersetzt worden. Sie scheint vor 4 oder 5 Tagen zerbrochen zu sein an dem Gewitterabend. Er lügt. Ja, ganz sicher lügt irgendwer. So, das Bier bitte. Na, hat es Ihnen der Zahnarzt auch erlaubt? Ich sah Sie eben herauskommen. Kennen Sie Dr. Serr? Na, freilich. Er kommt ja jeden 3., 4. Abend und trinkt heimlich sein Schlückchen. Heimlich? Ja, und das nenne ich so, weil er seine 2 Glas Rotwein immer ganz schnell hinunterstürzt und ehe er rübergeht zu seinem Haus gleich eine Pfefferminzpastelle schluckt. Hat wohl Angst vor seiner Mutter. Mhm. Ich zahle gleich, ja. Hier bitte. Danke sehr. Kann ich dich im Taxi mitnehmen und irgendwo absetzen? Ich fahre zum Quai. Bitte ja. Setzen Sie mich beim Châtelet ab. Schade, dass Sie glauben, ich lüge. Das habe ich nicht gesagt. Es könnte auch Alfred sein. Lucas, komm, ich habe Arbeit für dich. Wegen Alfred, dem Trauerkloß oder der Bohnenstange oder Dr. Serre? Wird das ein richtiger Fall sein? Red nicht so viel bei der Hitze. Notier dir. Ja. Als erstes musst du auf der Mairie in Neuilly den Mädchennamen einer Holländerin feststellen, die vor 2,5 Jahren den Zahnarzt Guillaume Serre geheiratet hat. Wohnhaft... Rue de la Ferme 43 Jahre. Kleinigkeit. Wahrscheinlich. Sie muss damals schon eine Zeit lang in Paris gewohnt haben. Versuch, alles von ihr rauszukriegen. Familienverhältnisse, Vermögen, Freunde in Holland, Freunde hier. Ja, ist gut, Chef. Sie soll das Haus in der Rue de la Ferme am Dienstag zwischen 8 und 9 Uhr abends verlassen und den Nachtzug nach Holland genommen haben. Sie soll selber zur Ecke des Boulevard Richard Wallas gegangen sein und sich ein Taxi geholt haben. Taxifahrer verhören, jawohl. Alles, Chef? Nein. Lass dir helfen, damit wir Zeit sparen. Ich möchte, dass die Leute des Viertels, die Lieferanten, die Geschäftsleute und so weiter, über die Serres ausgefragt werden. Wie viele sind es? Mutter und Sohn. Mutter nahe 80, Sohn 50. Kann ich einen Wagen bekommen? Ja, kannst du. Was hast du heute gemacht? Nichts Besonderes, Frau Maigret. Eine Geschichte mit einer Holländerin, die ermordet worden ist. Aber vielleicht auch noch irgendwo lebt. Und was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir spazieren zu den großen Boulevards und setzen uns dort auf eine Terrasse. Und was hast du morgen vor? Dasselbe wie heute. Da ist eine Nachricht von Lucas, Chef. Er war schon da heute Morgen. Die Frau heißt Maria Van Aert, sie ist 51 Jahre alt und gebürtig aus Sneek in Holländisch-Friesland. Ich fahre nach Neuilly, wo sie in einer Familienpension in der Rue de Longchamp gewohnt hat. Taxi noch nicht aufgetrieben. Jean-Vier befasst sich mit dem Bahnhof Lucas. Dann wartet eine Dame auf Sie, Chef. Darf ich Sie hereinlassen? Hier ist der Zettel. Oh ja, lass Sie kommen. Bitte, Madame. Sie haben wohl schon ein bisschen auf meinen Besuch gewartet, Herr Kommissar. Nehmen Sie bitte Platz, gnädige Frau. Stört Sie der Rauch? Mein Sohn raucht den ganzen Tag Zigarren. Ach, entschuldigen Sie ihn nur bitte. Ich fürchte, ich habe ihn schlecht erzogen. Sehen Sie, ich habe nur dieses eine Kind. Und als mein Mann starb, da war er erst 17. Ich habe ihn verhätschelt. Guillaume war das einzige männliche Wesen im Hause. Wir haben fast immer zusammen gelebt, mein Sohn und ich. Und ich vermute, dadurch ist er ein bisschen menschenscheu geworden. Ich dachte, er sei schon mal verheiratet gewesen. Das ist er auch. Seine Frau hat nicht lange gelebt. Wie viele Jahre nach der Heirat ist sie gestorben? 2 Jahre. Seltsam, nicht wahr? Das macht mich so betroffen, denn auch mit Maria hat er nur 2 Jahre zusammengelebt. Wer war seine erste Frau? Ein Mädchen aus bester Familie. Jeanne de Voisin, die wir in Dieppe kennengelernt hatten, als wir noch jeden Sommer hinfuhren. Sie war jünger als er, nicht wahr? Warten Sie mal, er war 32? Nein, sie mag etwa ebenso alt gewesen sein. Woran ist sie gestorben? An einem Herzschlag. Aber ich habe Ihnen noch gar nicht gesagt, warum ich hergekommen bin. Ich lege Wert darauf, mich bei Ihnen wegen Guillaume zu entschuldigen. Er hat einen ziemlich unbeherrschten Charakter. Hm, habe ich gemerkt. Bei der Vorstellung, Sie könnten ihn einer unehrenhaften Handlung verdächtigen. Schon als Kind ist er so gewesen. Hat er mich belogen? Wie bitte? Warum sollte er Sie belogen haben? Wann ist die Fensterscheibe zerbrochen worden? Ich habe es Ihnen doch schon gesagt. Oder mein Sohn hat es Ihnen gesagt. Bei dem Gewitter letzte Woche. Es ist am hellen Tag passiert. Es muss gegen 6 Uhr abends gewesen sein. Sodass also die Zugefrau Eugenie nicht mehr bei Ihnen war? Nein, denn sie geht ja um 5 von uns weg. Ja, Maigret? Ah, Sie sind's. Ja, ich höre. Die Bar, von der er telefoniert hat, Levante Bar, Rue de Maubeuge, Nähe Gare du Nord. Aha. Der Wirt erinnert sich, weil es sein erster Kunde war, verstehe. Ja, um 5.30 Uhr ging der Zug und er hat noch nicht geschrieben. Nein. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich Ihnen glauben kann. Danke, Ernestine. Frau Serre, Sie sind sich bewusst, dass Sie aus freien Stücken hierher gekommen sind. Allerdings. Ich möchte, dass sich die Peinlichkeit von gestern so rasch wie möglich aufklärt. Dann wollen wir also die Geschehnisse von der letzten Mahlzeit durchgehen, die Sie gemeinsam eingenommen haben. Sie, Ihr Sohn und Ihre Schwiegertochter. Die Koffer Ihrer Schwiegertochter waren gepackt. Wo im Hause standen Sie? Im Flur. Wer hat Sie heruntergetragen? Eugenie, die Handkoffer. Und mein Sohn, den großen, einen sogenannten Kabinenkoffer. Was haben Sie gegessen? Da ich mich mit der Küche befasse, weiß ich das ganz genau. Eine Gemüsesuppe, die essen wir immer, weil sie gesund ist. Dann gebackene Makrelen und Kartoffelpüree. Und als Nachtisch? Schokoladecreme. Mein Sohn ist sie besonders gern. Es hat bei Tisch keine Auseinandersetzung gegeben. Und wann waren Sie mit dem Essen fertig? Gegen 7:30. Ich habe das Geschirr in den Ausguss gestellt und bin nach oben gegangen. Sodass Sie beim Weggehen Ihrer Schwiegertochter nicht dabei gewesen sind? Ich habe keinen Wert darauf gelegt. Ich habe hier unten im Wohnzimmer auf Wiedersehen gesagt. Ich bin hier nicht böse. Jeder ist, wie er eben ist. Und wo war Ihr Sohn während der Zeit? In seinem Arbeitszimmer, glaube ich. Sie wissen nicht, ob es eine letzte Aussprache mit seiner Frau gegeben hat? Das ist unwahrscheinlich. Sie ist wieder nach oben gegangen. Ich habe gehört, wie sie sich in ihrem Schlafzimmer fertig gemacht hat. Wer hat das Taxi geholt? Maria. Das habe ich Ihnen doch gestern schon gesagt. Haben Sie sie wegfahren sehen? Ja. Wer hat den großen Koffer zum Taxi getragen? Der Fahrer. Wissen Sie noch, wie er aussah? Nein. Das, ich glaube, nein. Ihr Sohn war nach wie vor in seinem Arbeitszimmer? Ja. Und was ist dann geschehen? Sind Sie wieder hinuntergegangen? Nein. Sie sind nicht zu Ihrem Sohn gegangen? Er ist zu mir heraufgekommen. War die Sache ihm nahegegangen? Er war, wie Sie ihn gesehen haben. Ich habe Ihnen ja erklärt, dass er im Grunde sensibel ist. Aber er wirkt eben immer etwas düster. Und was haben Sie dann getan? Ich habe mir das Haar für die Nacht zurechtgemacht. Ihr Sohn war in Ihrem Schlafzimmer? Ja. Er hat das Haus nicht verlassen? Nein. Warum? Wo stellt er seinen Wagen unter? Ungefähr 100 Meter von uns entfernt, wo ein paar ehemalige Pferdeställe in Privatgaragen umgebaut sind. Eine davon hat er gemietet. Sodass er seinen Wagen herausholen und wieder hineinbringen kann, ohne gesehen zu werden. Warum sollte er sich verstecken? Sie haben gehört, wie er zu Bett gegangen ist? Um wie viel Uhr? Ich habe kein Licht gemacht. Und nachher haben Sie nichts mehr gehört? Nichts. Nur Mittwoch früh. Sie gehen wahrscheinlich als Erste hinunter. Ja, jetzt im Sommer um 6:30. Ich bin zuerst in die Küche gegangen, dann habe ich die Fenster aufgemacht, denn um die Zeit ist die Luft noch kühl. Sie sind also auch in das Arbeitszimmer gegangen? Kann sein. Sie wissen es nicht mehr? Doch, ich glaube. War die zerbrochene Scheibe schon ersetzt? Ich glaube, ja. Ich weiß nicht, was hier gespielt wird, Herr Maigret. Wie Sie sehen, antworte ich frei und offen auf Ihre Fragen. Ich bin Ihnen sogar zuvorgekommen. Ja, weil Sie irgendwie unruhig sind. Nein, weil ich mich über die Art schäme, wie Guillaume Sie empfangen hat. Nur, dass Sie mir gewisse Dinge verbergen, das beunruhigt mich. Ich behaupte, dass kein Geheimnis existiert. Dass es genügt, die Dinge genau ins Auge zu fassen, damit sie ganz einfach werden. In jener Nacht ist ein Mann bei Ihnen eingestiegen. Was hat er denn gewollt? Den Geldschrank aufbrechen. Er ist ins Haus gelangt, indem er eine Fensterscheibe herausschnitt, um das Fenster zu öffnen. Die Scheibe? Die der Gewittersturm ohnehin zerbrochen hatte? Dann hat er sie wohl auch selber wieder eingesetzt. Was hat er denn mitgenommen? Er hat nichts mitgenommen. Weil in einem gewissen Augenblick seine elektrische Taschenlampe etwas im Zimmer beleuchtet hat, was er dort zu finden nicht erwartet hatte. Was denn? Die Leiche einer Frau reiferen Alters, die sehr wohl die ihrer Schwiegertochter gewesen sein könnte. Hat er Ihnen das gesagt? Warum lassen Sie den Mann nicht herkommen und seine Beschuldigung von mir wiederholen? Er ist nicht in Paris. Können Sie ihn nicht herkommen lassen? Sicherlich haben Sie gute Gründe, diesem Mann glauben zu können. Er ist ein Verbrecher, nicht wahr? Ich bin nur eine alte Frau von 78 Jahren, die niemals jemandem Böses getan hat. Erlauben Sie mir jetzt, da ich das alles weiß, dass ich Sie bitte, sofort zu uns zu kommen. Ich mache Ihnen alle Türen auf. Ich zeige Ihnen alles, was Sie sehen wollen. Und mein Sohn, wenn er erst im Bilde ist, wird Ihnen unbedingt Rede und Antwort stehen. Wann kommen Sie, Herr Maigret? Vielleicht heute Nachmittag. Hat Ihr Sohn während der letzten Tage sein Auto benutzt? Das müssen Sie ihn selber fragen, nicht wahr? Ist er in diesem Augenblick zu Hause? Das kann sein. Als ich wegging, war er da. Eugenie ebenfalls? Die ist sicher da. Ich danke Ihnen. Ich muss Sie um eine Gefälligkeit bitten. Wenn ich fort bin, dann versuchen Sie mal einen Augenblick, sich in meine Lage zu versetzen. Und vergessen Sie dabei, dass Sie sich Ihr Leben lang mit Verbrechen befasst haben. Stellen Sie sich vor, dass Sie selbst es seien, dem man plötzlich Fragen stellt, wie Sie sie mir gestellt haben. Dass Sie selbst verdächtigt würden, Sie hätten jemanden kaltblütig umgebracht. Bis heute Nachmittag, Herr Maigret. Zentrale, gebt mir das Polizeirevier Neuilly. Neuilly, Inspektor Vanneau, hier Maigret. Ja, heiß, aber sonst danke. Hören Sie mal zu, die Sache ist kitzlig. Sie springen jetzt sofort in einen Wagen und fahren zur Rue de la Ferme 43a. Lucas war ja gestern bei Ihnen und hat Ihnen alles erzählt. Sie müssen schnell handeln, bevor die Mutter von dem Zahnarzt wieder zu Hause ist. Sie läuft gerade von mir zum Pont Saint-Michel. Nehmen Sie den Zahnarzt mit unter irgendeinem Vorwand. Ich kriege im Moment keinen Haftbefehl, aber Sie müssen ihn aufs Revier kriegen, so oder so. Und stellen Sie einen Mann an diese Garagen da, die früher Pferdeställe waren. Der Zahnarzt hat eine davon gemietet, aber sehen Sie sich vor, der Kerl ist schwierig. Ich komme sofort zu Ihnen. Ich bitte um Entschuldigung, dass wir Sie gestört haben, Herr, aber ich möchte gern, dass Sie mir ein paar Fragen beantworten. Ich bin von Inspektor Vanneau vom Revier Neuilly vorgeladen worden. Ich will wissen, was er von mir will. Soll ich das so auffassen, dass Sie sich weigern, mir zu antworten? Kategorisch. Finden Sie, dass Ihre Haltung zu Ihren Gunsten spricht? Also in Ordnung. Warten Sie, der Inspektor wird Sie empfangen. Nun, was ist? Nichts, der Mann kennt seine Rechte. Sie müssen ihm pro forma ein paar Fragen stellen, über seinen Wagen und über Dienstagabend. Ach du lieber Himmel. Also los. Ja. Bitte, Herr Serre, treten Sie an. Setzen Sie sich. Bitte. Es handelt sich um eine Feststellung und ich werde Ihre Zeit nicht unnötig beanspruchen. Sie sind der Eigentümer eines Wagens mit der Nummer RS8822L. Dieser Wagen ist nach wie vor in Ihrem Besitz. Wann haben Sie ihn zum letzten Mal benutzt? Ich habe doch wohl das Recht zu erfahren, was für mich bei diesen Fragen auf dem Spiel steht. Nehmen wir mal an, Ihr Wagen hätte einen Unfall verursacht. Hat er das? Nehmen wir an, seine Nummer sei uns gemeldet worden, als Nummer eines Autos, das jemand angefahren hat, hätte. Wann? Wann? Nehmen wir an... Dienstagabend. Dienstagabend. Wo? In der Nähe des Seine. Mein Wagen ist am Dienstagabend nicht aus der Garage herausgekommen. Es könnte ihn jemand ohne Ihr Wissen benutzt haben. Das glaube ich nicht. Die Garage ist abgeschlossen. Sie behaupten also, Sie hätten Ihr Auto am Dienstagabend nicht benutzt. Noch später, in der Nacht nicht. Wo sind die Zeugen des Unfalls? Weiter habe ich keine Fragen an Sie zu stellen. Herr Serre, ich danke Ihnen. Schade um Ihre und meine Zeit. Ich, Ich habe getan, was ich konnte, Herr McRae. Sie haben es gesehen. Ja, danke, das habe ich. Herr Kommissar. Du schon wieder? Ich habe heute Morgen eine Karte bekommen. Hier, Ansichtskarte aus Le Havre. Von Alfred? Es ist seine Handschrift. Steht ja nichts drauf. Nur meine Postlageadresse. Le Havre, also nicht nach Belgien. Er hat wohl Angst vor der Grenze gehabt. Ich muss Sie etwas fragen, Herr McRae. Ob er verhaftet wird? Ja. Wegen versuchten Einbruchs? Ja. Er kann nicht verhaftet werden, weil er nicht dabei erwischt worden ist. Und weil andererseits Guillaume Serre keine Anzeige erstattet hat. Also wird er in Ruhe gelassen? Wenn er nicht gelogen hat und wenn nicht etwas anderes passiert. Dann will ich eine Anzeige aufgeben. Er liest alle Tage dieselbe Zeitung wegen der Kreuzworträtsel. Es sieht aus, als ob sie kein Zutrauen hätten. Wozu? Ich weiß es nicht. Zu der ganzen Sache oder zu sich selber? Chef, hören Sie, ich habe eine Menge Tipps über die Frau. Maria van Aerts hat ein Jahr lang in der Pension in der Rue de Longchamp gewohnt. War da sehr beliebt, weil sie immer gelacht hat. Sie hat eine dicke Freundin in Amsterdam, Gertrude Oosting, die mit einem Bierbrauer verheiratet ist. Ja, ich habe schon Amsterdam angerufen wegen der Adresse. Dieser Frau Oosting hat Maria schon aus der Pension immer lange Briefe geschrieben. Wollen Sie die Briefe haben? Die letzten, habe ich mir gedacht. Sobald ich die Adresse habe, telefoniere ich mit Frau Oosting. Hallo, Janvier. Lass die Gare du Nord sein. Alfred, der Trauerkloß, ist in Le Havre. Nein, dort rufe ich selber an. Du ziehst los und pflanzt dich in Neuilly in der Rue de la Ferme auf, gegenüber der Nummer 43a. Das ist ein Haus mit einem Vorgarten und einem Gitter. Du kannst dich in die Kneipe gegenübersetzen. Die haben ein gutes Bier. Wenn du jemand aus dem Haus kommen siehst, der noch größer und noch breiter ist als ich, dann folgst du ihm unauffällig. Lass dich in der Nacht vertreten. 100 Meter weiter unten in der Straße vor der Garage steht ein Polizist vom Revier Neuilly. Wenn der Zahnarzt mit dem Auto wegfährt, hinterher. Stell dir einen Wagen von uns in der Nähe bereit. Wer das Ganze ist? Guillaume Serre, der Zahnarzt. Ja, er hat wahrscheinlich seine Frau umgebracht. Das kannst du nicht beurteilen, du bist Junggeselle. Inspektor Janvier hat nochmal angerufen, Chef. Das Taxi, mit dem Maria Serre von der Rue de la Ferme zur Gare du Nord gefahren sein soll, ist noch nicht gefunden. Die Schalterbeamten der Gare du Nord können sich an eine Einzelreisende nach Amsterdam nicht erinnern. Haben Sie die Anzeige in der Zeitung schon gesehen? Hier? Für Alfred. Komme zurück nach Paris. Keine Gefahr. Alles in Ordnung, Ernestine. Ziemlich deutlich. Rue de la Ferme, 43a. Danke. Warten Sie hier. Janvier. Nichts Neues, Chef. Niemand raus oder reingegangen? Niemand. Wie spät ist es? 5:10. Na, da muss gleich die Haushälterin rauskommen. Wer? Die Haushälterin Eugenie. Na, da ist sie schon. Frau Eugenie? Was wollen Sie von mir? Ich bin von der Polizei. Ich mag die Polizei nicht. Das ist Ihr gutes Recht. Mögen Sie Ihre Herrschaft? Das sind Wanzen. Wanzen sind das. Die alte Frau Serre auch? Ach, die ist eine Xantippe. Aber ich habe keine Zeit. Ich muss zum Autobus. Warten Sie, kommen Sie. Ich fahre Sie nach Haus. Was ist denn eigentlich los? Maria Serre ist unauffindbar. Na klar, sie ist ja in Holland. Auch in Holland ist sie unauffindbar. Warum muss sie denn mit aller Gewalt gefunden werden? Weil man annehmen muss, dass sie ermordet worden ist. Warum nehmen Sie die beiden nicht fest? Wir haben noch keine Beweise. Ja, die soll ich Ihnen verschaffen. Was ist am Dienstag geschehen? Sie hat den ganzen Tag ihre Koffer gepackt. Einen großen Kabinenkoffer und zwei Handkoffer, nicht wahr? Stimmt, alles Übrige ist ja schon vor einer Woche weggeschickt worden. Koffer, Kisten, Kartons. Das geizige Luder trennte sich ja von nichts. Der Lastwagen einer Transportfirma ist gekommen und hat alles abgeholt letzten Donnerstag oder Freitag. Alles nach Amsterdam adressiert. Die genaue Anschrift weiß ich natürlich nicht mehr. Hat Herr Serre das alles gewusst? Natürlich. Also stand die Abreise seit längerer Zeit fest? Seit ihrem letzten Herzanfall. Bei jedem Anfall hat sie davon gesprochen, dass sie zurück in ihre Heimat wolle. Nahmen Sie Medikamente? Alle drei nehmen welche. Jeder hat immer ein Fläschchen mit Pillen oder Tropfen neben seinem Gedeck stehen. Ist Herr Serre krank? Alle reichen Leute sind krank. Ach, die Serres sind reich? Vermutlich. Und Maria? Die sicher auch, sonst hätte er sie nicht geheiratet. Jetzt müssen Sie rechts fahren, bis zur übernächsten Querstraße. Ist Ihnen nichts aufgefallen, als Sie Ihren Dienst am Mittwochmorgen angetreten haben? Nichts. Haben Sie nicht gemerkt, dass im Laufe der Nacht eine Fensterscheibe zerbrochen oder dass der Kitt an einem der Fenster frisch war? Nee, Sie irren sich im Datum. Das war 2 oder 3 Tage früher, als das schwere Gewitter war. Nur ich musste doch den Fußboden im Arbeitszimmer bohnen, weil es hineingeregnet hatte. Wer hat die Scheibe eingesetzt? Das Herr, sowas macht er immer selber. Er hat sich die Scheibe und den Kitt selber gekauft, wahrscheinlich von dem Eisenwarenhändler in der Rue de Longchamp. Sie lassen ja keinen Handwerker ins Haus, wenn Sie es vermeiden können. So, jetzt links und hier an der zweiten Laterne halten. Ich danke Ihnen. Na, schade, dass Sie keine Beweise haben. Warum? Möchten Sie die beiden gerne im Gefängnis sehen? Das würde mich wirklich freuen. Adieu! Ein wilder Besen, was? Wir fahren zurück. Zur Rue de la Ferme? Ja. Fahren Sie durch die Rue de Longchamp. Wenn die Eisenhandlung noch offen ist, dann halten Sie einen Moment. Gibt es bei Ihnen Fensterglas? Haben wir. Und Kit? Selbstverständlich. Haben Sie die Maße? Das ist nicht für mich. Kennen Sie Herrn Serr? Den Zahnarzt? Na, freilich. Na, der hat doch bei uns ein Konto. Haben Sie ihn während der letzten Tage gesehen? Ja, ich nicht. Na, ich bin nämlich erst vorgestern aus den Ferien wiedergekommen. Entschuldigen Sie, Sie sind doch der berühmte Kommissar Maigret. Ich lese immer die Berichte über Sie und... Naja, und da wollte ich Sie immer schon mal bitten, ob Sie mir nicht vielleicht ein Autogramm... Ja, nachher. Jetzt sehen Sie erst mal im Kontobuch nach, ob Herr Serr während Ihrer Ferien hier war. Ja, selbstverständlich, natürlich gern. Ja, er hat letzte Woche Fensterglas gekauft. Können Sie mir sagen, an welchem Tag? Freitag. Da war Donnerstag das Gewitter gewesen und... Und da ist sie zerbrochen, ich weiß. Ich danke Ihnen. Würden Sie mir jetzt Ihr Autogramm hier auf die freie Seite... Ach, sehen Sie mal, diese Woche ist er nochmal da gewesen. Was? Ja, Mittwoch. Er hat eine Scheibe von denselben Maßen gekauft. 42 mal 65 und nochmal ein halbes Pfund Kit. Sind Sie ganz sicher? Na, ich kann Ihnen sogar sagen, dass er zu sehr früher Stunde gekommen ist. Denn es ist der erste Verkauf an diesem Tag und der Chef hat ihn eingetragen. Naja, der geht immer schon um 8 Uhr runter und macht den Laden ich auf. Ich danke Ihnen, mein Lieber, Sie sind ein feiner Kerl. Oh, Herr Mick. Kommen Sie her, hier haben Sie ein Autogramm. Nehmen Sie das Kontobuch unter Ihr Kopfkissen heute Nacht. Ich schicke morgen früh jemanden, der die Seite fotografiert. Jetzt werden wir mal dem Herrn Zahnarzt den Zahn ziehen. Warten Sie hier an der Kneipe. Jean-Vier? Nichts Neues, Chef. Doch. Komm, lass uns ein schönes, kühles Bier trinken. Was ist denn, Chef? Der Schlüssel ist im Schloss. Zwei Bier, ja. Herr Kommissar. Meldung, Herr Kommissar. Wer sind Sie? Der Posten vom Revier Neuy, der vor den Garagen stand. Drei Bier. Drei. Was haben Sie mir zu erzählen? Ich bin gerade abgelöst worden. Aber ich wollte Ihnen melden, was mir die Concierge von dem Mietshaus erzählt hat, das gegenüber von den Garagen ist. Die hat nämlich am Dienstag nach Mitternacht Herrn Zahnarzt Serr wegfahren sehen, nach der Seine zu. Woher weiß sie das so genau? Ja, das ist eben das Ulkige. Ihr Mann hat sie geweckt, weil er so grässliche Zahnschmerzen hatte. Und im selben Augenblick sieht sie drüben den Zahnarzt auftauchen. Deshalb hat sie sich's gemerkt. Ich weiß nicht, ist das für Sie von Wichtigkeit? Sehr, mein Lieber. Herr Wirt. Bitte schön. Das ist ja jetzt ein Mordsbetrieb, seit Sie hier sind. Das wird noch besser, wenn Sie Telefon haben. Ja, hab ich doch. Ach, dürfen wir dann bei Ihnen so eine kleine Filiale aufschlagen? Ja, bitte, selbstverständlich. Jetzt kommen höchstens noch ein paar Maurer vom Bau da drüben, sonst stört sie niemand mehr. Wir haben ja eigentlich nur Mittagstisch. Und Herr Serre wird ja wohl nicht kommen, solange Sie da sind. Ich Schlaumeier. Zentrale, hier ist Maigret. Gebt mir mal nacheinander Jean und den Erkennungsdienst und meldet mir alles, was für mich kommt, bis auf Weiteres hierher. Hallo, Herr Wirt, wie ist Ihre Nummer? Neuilly 74242. Danke. Neuilly 74242. Hallo, Jean, bist du es? Keine Nachrichten von Lucas? Was? Er telefoniert gerade mit Amsterdam. Soll mich dann sofort hier anrufen. Neuilly 74242. Danke. Gib mir jetzt die Zentrale wieder. Hallo, Erkennungsdienst? Mörs, sind Sie selber? Ich habe zwei Aufträge für Sie. Schicken Sie bitte morgen früh um 8 einen Fotografen in die Eisenwarenhandlung in der Rue de Longchamp und lassen Sie ihn die beiden Seiten des Kontobuchs fotografieren, auf denen Käufe von Zahnarzt Serr eingetragen sind. Der junge Mann dort weiß Bescheid. Freitag, also heute vor 8 Tagen, und letzten Mittwoch. Zweitens, viel delikater. Sie müssen heute Nacht in der Garage von Zahnarzt Serr in der Rue de la Ferme einbrechen. Ein Gendarm steht davor und zeigt sie Ihnen und den Wagen, der drin steht, mit allen Schikanen untersuchen. Ja, höchstwahrscheinlich hat man damit Dienstagnacht eine Leiche transportiert. Jawohl, es ist ziemlich gegen die Vorschrift, aber was soll ich machen? Alles klar? Danke. So, Herr Wirt, nochmal drei Bier. Drei Bier. Ja. Ach, danke, nein, ich möchte jetzt doch lieber nach Hause. Also nur zwei. Du machst doch mit, Jean-Vier. Sicher, Chef. Aber entschuldigen Sie, warum gehen Sie nicht hinüber zu dem Zahnarzt? weil ich mir erst den Verhaftungsbefehl besorgen muss und den kann ich nur aus Amsterdam kriegen. Inzwischen gehe ich ihm ein bisschen von hier aus auf die Nerven. Telefon für Sie, Herr Maigret. Schade, dass meine Frau in Urlaub ist. Die schwärmt ja so für Sie. Ja, schön groß. Das wird Likör sein. Bestell uns inzwischen eine Kleinigkeit zu essen. Ja. Hallo, Maigret. Hier, Likör, Chef. Warum bist du denn nicht nach Haus? Warum ich nicht nach Hause? Ja, schön wär's, wegen der unseligen Gertrude. Gertrude Osting in Amsterdam. Ja, ich hab die Nummer, aber bisher war nur das Dienstmädchen an der Strippe und da musste ich erst einen gutwilligen Dolmetscher ausfindig machen, der bei unserer Fremdenpolizei auf seine Kennkarte wartete, denn das Dienstmädchen sprach kein einziges Wort Französisch und dann musste ich sie normal anrufen. Unglücklicherweise ist die Dame Osting mit ihrem Mann weggegangen zu einem Gartenkonzert, anschließend kostümierter Festzug oder sowas und so ein Blödsinn. Und dann werden sie wohl irgendwo in der Stadt mit Bekannten zu Abend essen und das Mädchen weiß nicht wo. Die Nummer? Amsterdam 36 47 12. Sie wollen selbst? Danke, Chef. Danke vielmals. Von dem Dolmetscher. Ja, die Adresse habe ich. Dann bestelle ich mir für morgen früh um 8. Gut, morgen früh um 8 ist er da. Danke. Gute Nacht, Chef. Hallo, Frau Maigret. Ach, wär's dir recht, wenn wir hier in einem kleinen Restaurant in der Rue de la Ferme eine Kleinigkeit essen. Ich habe wahrscheinlich noch ein oder zwei Stunden zu tun. Ja, nimm dir ein Taxi. Jetzt ist nur noch in einem Zimmer im ersten Stocklicht da drüben. Sein Schlafzimmer? Ja, oder das der Mutter. Ja. Jetzt wird Mörs mit dem Erkennungsdienst schon bei der Arbeit sein. Hoffentlich. Ich verstehe Sie so schlecht. Ich sage, dass ich Sie von Paris aus anrufe, Frau Osting. Oh, Paris. Ja, hier ist die Kriminalpolizei. Die Polizei? Ja, ich rufe Sie Ihrer Freundin Maria wegen an. Maria Serre. Ihr Mädchenname ist Van Arts, nicht wahr? Oh, wo ist sie? Ich sollte sie am Mittwochmorgen vom Bahnhof abholen. Sind Sie dort gewesen? Ja. Also ist sie angekommen? Nein, ich bin sehr beunruhigt. Ihre Freundin wird vermisst. Was wollen Sie damit sagen? Glauben Sie, dass Maria tot ist? Vielleicht. Hat sie Ihnen nie geschrieben, sie sei unglücklich? Oh, glücklich war sie nicht gerade. Sie mochte die alte Dame nicht. Ihre Schwiegermutter? Ja. Und ihr Mann? Oh, der ist wohl gar kein Mann, sondern ein Junge, der schreckliche Angst vor seiner Mutter hat. Ist es schon länger her, dass sie Ihnen das geschrieben hat? Wie bitte? Ich verstehe Sie so schlecht. Ob es schon länger her ist, dass sie Ihnen das geschrieben hat? Oh, ein paar Wochen nach der Hochzeit. Und seit einem Jahr schrieb sie, sie wolle weg, bis sie mich kürzlich gebeten hat, ich solle für sie in unserer Nähe eine Wohnung für sie in Amsterdam suchen. Haben Sie die Briefe alle aufgehoben? Alle. Sie sind so schön. Ich kann Ihnen die wichtigsten schicken. Sind Sie davon überzeugt, dass sie ein Unglück zugestoßen ist? Ja, ich bin davon überzeugt. Ist sie ermordet? Es könnte sein. Ihr Mann? Ich weiß es nicht. Hören Sie, Frau Osting, ja. Sie könnten mir einen großen Gefallen tun. Hat Ihr Mann ein Auto? Natürlich. Es wäre sehr nett von ihm, wenn er Sie zum Polizeipräsidium führe. Das ist die ganze Nacht über offen. Sie sagen dem Inspektor vom Dienst, Sie vermissten Ihre Freundin Maria. Sie zeigen ihm Ihren letzten Brief und Sie sagen außerdem, Sie seien sehr besorgt und wünschten, dass Nachforschungen eingeleitet würden. Soll ich Sie erwähnen? Das ist nicht so wichtig. Hauptsache, Sie fordern eine Fahndung. Eine Fahndung. Ich fahre hin. Vielen Dank. Vergessen Sie die Briefe nicht, die Sie mir versprochen haben, zu schicken. Nein. Also dann, danke. Gute Nacht. Hallo, Amsterdam. Hallo, Amsterdam. Hallo, Amsterdam. Bitte nicht trennen. Bitte nicht trennen. Bitte Kriminalpolizei. Inspektor vom Dienst. Hallo, hier Paris. Mordkommission. In ein paar Minuten wird Sie eine gewisse Frau Osting aufsuchen und Fahndung nach Frau Maria Serre. Maria Serre, geborene Van Arts, verlangen. Wir brauchen, um eingreifen zu können, offizielle Anzeige. Bitte schicken Sie Blitztelegramm mit der Aufforderung an uns, Fahndung in die Wege zu leiten. Blitztelegramm, Quai des Orfèvres, Kommissar Maigret. Na, bist du endlich fertig? Noch nicht. Ich trinke gerade noch ein Glas und dann nehme ich dich mit. Nach Hause? Ins Büro. Jean-Villiers, trink nur einen mit, dann kannst du schlafen gehen. Deine Ablösung ist schon gekommen. Morgen wird ein harter Tag. Ist gut, Chef. Da. Jetzt geht das letzte Licht drüben auch noch aus. Gute Nacht, Dr. Serr. Weiß er, dass du ihn in Verdacht hast? Glaubst du, er schläft jetzt? Das muss grausig sein. Für die arme Frau muss es auch nicht gerade ein Vergnügen gewesen sein. Ich weiß, aber es ist doch wahrscheinlich schneller gegangen, nicht? Vielleicht. Herr Wirt, zahlen! Hallo, Herr Maigret, wir sind gerade zurück. Alles glatt gegangen? Hat niemand dazwischen gefunkt? Ja, alles glatt. Keine Katze hat uns gestört. Oh, guten Abend, Madame. Du kennst doch Herrn Mörs vom Erkennungsdienst. Aber natürlich, wir kennen uns. Na, wie sieht's aus? Wir haben alle Teile des Wagens untersucht. Er scheint seit 2 oder 3 Tagen nicht mehr benutzt worden zu sein. Im Kofferraum hinten, da habe ich ein paar frische Kratzer festgestellt. Als sei ein großes und schweres Gepäckstück hineingeschoben worden. Ja, das könnte sein. Ein Koffer oder eine Kiste. Keine Blutflecken? Nein, auch keine Haare. Der Wagen ist nicht gewaschen worden seit längerer Zeit. Nur das Innere. Sogar der Fußteppich ist rausgenommen worden und ausgeklopft. Ich habe mir gehörige Mühe geben müssen, ein bisschen Staub zusammenzubekommen. Ich analysiere ihn gleich. Keine Bürste, kein Besen, kein Handfeger in der Garage? Nein, muss alles beiseite gebracht worden sein. Hm. Alles in allem, bis auf die Kratzer? Nichts Anormales. Kann ich nach oben gehen? Ja, und ruf mich gleich an, wenn du was herausfindest bei der Analyse. Jawohl. Bist du müde? Nein. Geht das immer so vor sich? Was? Eine Untersuchung, wenn du nicht nach Hause kommst? Kommt drauf an. Hallo Zentrale, schicken Sie mir das Formular aus Amsterdam, sobald es kommt, in die Wohnung. Jawohl, morgen früh. Und rufen Sie um 7 Uhr bei Inspektor Lucas und bei Inspektor Janvier an. Sie sollen um 8 im Büro sein. Es gibt ein Verhör von vielen Stunden. Ja, auf morgen also. So, jetzt können wir nach Hause gehen. Musst du nicht noch auf Mörs Analyse warten? Na, da kommt nichts raus. Ist der Mörder so vorsichtig gewesen? Vielleicht, na, wir werden es ja morgen erfahren. Aber weißt du was? Dein Büro hätte mal so richtig groß reine machen nötig. Ja, hallo? Habe ich Sie geweckt, Herr Maigret? Ich bin auf der Post. Es ist noch eine Karte für mich gekommen. Aus Le Havre? Aus Rouen. Nur der Ansicht und meine Adresse, wie gestern. Hm. Ist bei Ihnen was Neues? Ja. Was? Es hat mit Fensterscheiben zu tun. Gut. Es kommt drauf an. Für wen? Für uns. Für Sie und Alfred? Mhm. Na, ich glaube, ja. Sie denken jetzt nicht mehr, dass ich gelogen habe? Im Augenblick nicht. Du, vielleicht setzt du dich heute Vormittag ein bisschen ins Besuchszimmer. Im Präsidium? Ich komme. Na, ist gut. Sag mal, weißt du, wie spät es ist? 7:30. Hier ist dein Kaffee. Ah, schon fertig, fein. Danke. Hoffentlich dauert es nicht zu lange heute. Ich fürchte doch. Guten Tag, Eugenie. Ist das Herr zu Hause? Ich möchte ihn sprechen. Führen Sie Herrn Maigret in das Wohnzimmer, Eugenie. Ich habe ihn schon gestern Nachmittag... Das Herr. Was wollen Sie schon wieder in meinem Hause? Haben Sie ein Mandat? Ja, hier. Wie Sie sehen, ist das eine Vorladung. Wollen Sie bitte einen Schlips umbinden und Schuhe anziehen? Wir fahren zum Quai des Orfèvres. Nehmen Sie Platz. Ich sage, nehmen Sie Platz. Drücken Sie Ihren Stuhl etwas näher heran. Yes, Sir. Ich möchte Ihnen hier ein schönes Foto zeigen. Schauen Sie mal an. Erkennen Sie die Seite aus dem Kontobuch? Eine Fensterscheibe 42 x 65 und ein 1/2 Pfund Kit. Gekauft am Mittwoch früh um 8. Na, reden Sie. Ich habe nichts zu sagen. Sind Sie sich bewusst, was das bedeutet? Ich glaube, die Geschichte dauert lange. Der Chef lässt bestimmt nicht locker. Danach hat er ausgesehen. Sie sind herzkrank, Herr Sir. Ich leide an Hypertrophie des Herzens, wie Sie wahrscheinlich auch. Ihr Vater ist an einer Herzkrankheit gestorben, als Sie 17 waren, nicht wahr? 17,5. Ihre erste Frau ist auch an einer Herzkrankheit gestorben und Ihre zweite Frau war gleichfalls herzkrank. Nach der Statistik leiden etwa 30% aller Menschen an einem Herzknacks. Sind Sie in einer Lebensversicherung, Herr Sir? Seit meiner Kindheit. Ihre Mutter nicht? Nein. Ihr Vater war es? Ich glaube. Ihre erste Frau ebenfalls. Ja. Und Ihre zweite Frau? Das ist nicht weiter ungewöhnlich. Ungewöhnlich ist es, eine Summe von mehreren Millionen in Devisen und Gold in einem Geldschrank aufzubewahren. Woher wissen Sie das? Der Beamte, der, seit Sie hier sind, bei Ihnen Hausuchung macht, hat es mir durchgesagt. Sie wissen, dass Sie mit diesen Summen die Steuer betrogen haben. Ist das alles Ihr Geld? Ja. Und das Ihrer Frau? Ich spreche jetzt nur von der zweiten. Befand sich bis zum Dienstagnachmittag ebenfalls in diesem Geldschrank. Als ich mit dem Packen fertig war, ist sie ja runtergekommen und ich habe ihr ausgehändigt, was ihr gehörte. Wann haben Sie Ihren Wagen das letzte Mal benutzt? Letzten Sonntag. Meine Mutter und ich sind spazieren gefahren. In welcher Richtung? Nach dem Wald von Fontainebleau. Hat Ihre Frau Sie begleitet? Sie fühlte sich nicht wohl. Sagen Sie es, Herr, bei der Reise nach Amsterdam muss man zwei Grenzen überschreiten, nicht wahr? Die französischen Zollbeamten sind bei der Ausreise sehr streng in Gelddingen. Hatte Ihre Frau keine Angst, dass ihr Gold entdeckt und beschlagnahmt werden würde? Muss ich darauf antworten? Ich glaube, es wäre besser. Selbst wenn ich Strafverfolgung riskiere? Das wäre wahrscheinlich weniger ernst als eine Anklage auf Mord. Ausgezeichnet. Einer der Handkoffer meiner Frau hatte einen doppelten Boden. Sie hat ihn immer benutzt, wenn sie sich in Belgien oder in der Schweiz Gold gekauft hat. Sie geben Ihre Mitschuld an diesem Kapitaltransfer zu. Ich gebe sie zu. Jean-Guy, kannst du mal einen Augenblick herüberkommen? Ja. Herr Serre, mein Inspektor wird diesen Teil unserer Unterhaltung zu Protokoll nehmen. Wiederholen Sie bitte genau, was Sie mir soeben gesagt haben. Soll er seine Aussage unterschreiben, Chef? Jawohl. Ist gut. Also, Herr Serre, Vorname, Name, Familienstand. Arbeitet der Übersetzer schon? Ja, er hat leider bei den ersten Briefen angefangen. Die Dame Gertrude hat uns ja alle geschickt. Und das nur von Malerei die Rede. Ich habe ihm gesagt, er soll jetzt von hinten anfangen. Wo sitzt er? Gleich hier nebenan. Guten Tag. Guten Tag, ich bin gerade mit dem letzten Brief. Na, können Sie mir schnell mal vorlesen? In einer Rohübersetzung. Liebe Gertrude, Paris hat nie so gestrahlt wie heute Morgen. Und beinahe hätte ich Guy und seine Mutter in den Wald von Fontainebleau begleitet, der in allen Glanzlichtern Corots und Courbets prangen geht muss. Geht das noch lange mit Glanzlichtern und so? Soll ich es überschlagen? Ja, überschlagen Sie es. Wenn ich unser Holland und seine Pastelltöne wiedersehe, was ich letzte Nacht geträumt habe, der ganze Tag ist mir dadurch verdorben worden, ein Angstgefühl, dass ich zitternd und schweißbedeckt aufgewacht bin. Ich reise Dienstagabend, das steht fest. Ich kann es gar nicht erwarten. Und manchmal ist mir, und zumal nach diesem Traum, als werde ein Ereignis eintreten, das mich an der Abreise hindert. Hab keine Angst. Mein Entschluss steht fest. Ich kann das Leben hier nicht länger ertragen. Sind Sie hier, Chef? Das Protokoll ist fertig. Er wartet auf Sie. Na, haben Sie es durchgelesen? Ich habe es durchgelesen. Darf ich um ein Glas Wasser bitten? Wollen Sie nicht lieber ein Glas Rotwein? Das wissen Sie auch. Das auch, Herr Sir. Sie haben so große Angst vor Ihrer Mutter, dass Ihnen nichts übrig bleibt, als heimlich zu trinken und hinterher eine Pfefferminzpastille zu nehmen. Sie müssen wissen, dass der Vater meiner Mutter trunksüchtig war. Und dass Ihre beiden verstorbenen Brüder es ebenfalls waren und dass Ihre Schwester ihr Leben in einer Heilanstalt beschlossen hat. Meine Mutter hat in der ständigen Angst gelebt, ich würde auch zu trinken anfangen. Und Ihr Vater? Was, mein Vater? Trank er auch? Der ging viel aus. Sie waren bei seinem Tode 17 Jahre alt. 17,5. Waren Sie zu Hause, als er starb? Ich war ausgegangen. Als ich heimkam, war er seit ungefähr 2 Stunden tot. Lebt der Arzt noch, der ihn behandelt hat? Der ist vor mindestens 10 Jahren gestorben. Waren Sie dabei, als Ihre erste Frau starb? Ja, ich war im Hause. Wo im Hause? In meinem Arbeitszimmer. Wie spät war es? Etwa 9 Uhr abends. Ihre Frau war in Ihrem Schlafzimmer? Sie war früh hinaufgegangen. Sie fühlte sich nicht wohl. War Ihre Mutter bei ihr? Das weiß ich nicht. Hat Ihre Mutter Sie gerufen? Ich glaube. Als Sie in das Schlafzimmer kamen, war Ihre Frau schon tot? Nein. Ist sie erst viel später gestorben? 15 oder 20 Minuten später. Der Arzt läutete gerade an der Tür. Welcher Arzt? Unser Hausarzt, derselbe, der mein... Wo ist Ihre Frau, Herr Serre? Wir müssen sie wohl oder übel wiederfinden, nicht wahr? Ja. Lukas, jetzt kommst du dran. Alle Fragen, die dir einfallen. Ist gut, Chef. Also, Herr Serre, Vorname, Name, Familienstand. Jean-Vier, wie spät? 22:30, Chef. Seit 10 Minuten ist sie da. Wer? Die Mutter sitzt im Besuchszimmer. Sie sitzen. Na, wie weit sind Sie? Ich habe die 4 letzten Briefe übersetzt. Hier im vorletzten ist ein Passus, der Sie vielleicht interessiert. Erst erzählt sie wieder Träume und dann kommt hier... Ich habe noch mit niemandem darüber gesprochen. Die alte Dame ahnt nichts. Sie ist nach wie vor zu mir wie stets, sanft und lächelnd. Vorausgesetzt, dass ich alles tue, was sie wünscht. Sie ist die egoistischste Frau, die ich kenne. Der letzte Satz ist unterstrichen. Soll ich fortfahren? Bitte, ja, übersetzen Sie weiter. Ich komme wieder. Wenn Sie Hunger oder Durst bekommen, rufen Sie die Brasserie Dauphine an. Na, danke sehr. Vielleicht einen Tee bei der Hitze. Ja, oder ein Bier. Chef, Mörs hat gerade angerufen. Eine winzige Spur Ziegelstaub hat er gefunden, wie er von den Sehneschleppern liegen bleibt, am Quai von Biencourt. Ruf Mörs an, er soll sich Ziegelstaub von dort besorgen, vergleichen und wenn es derselbe ist, sofort den Taucher bei Biencourt in die Szene setzen. Gedenken Sie, mich noch lange hier festzuhalten? Das hängt von Ihnen ab. Kann ich ein Glas Wasser haben? Wie viel hat Ihre erste Heirat Ihnen eingebracht? Wir sprechen nicht dieselbe Sprache. Solange die Leiche Ihrer zweiten Frau nicht gefunden ist, können Sie sie nicht beerben. Na, warum sollte sie nicht lebend gefunden werden? Glauben Sie das? Ich habe sie nicht umgebracht. Warum haben Sie Ihren Wagen am Dienstagabend aus der Garage gefahren? Ich habe ihn nicht daraus gefahren. Die Concierge des Hauses gegenüber hat Sie gesehen. Es ist gegen Mitternacht gewesen. Gegen Mitternacht? Es sind da 3 Garagen. Sie hat sich irren können. Aber der Eisenwarenhändler nicht, denn es war hellichter Tag, als Sie bei ihm Kit für eine 2. Fensterscheibe kauften. So, meine Aussage ist genauso viel wert wie seine. Vorausgesetzt, dass Sie Ihre Frau nicht ermordet haben. Was haben Sie mit den großen Koffern und den Handkoffern gemacht? Es ist jetzt das 3. Mal, dass Sie mir diese Frage stellen. Sie haben beschlossen, nicht wahr, mich mürbe zu machen. Aber damit wir Zeit sparen, wiederhole ich Ihnen ein für alle Mal, dass ich meine Frau nicht ermordet habe. Ich mache Sie auch darauf aufmerksam, dass ich nicht mehr auf Fragen antworten werde, die mir schon gestellt worden sind. Ist meine Mutter hier? Warum glauben Sie denn, dass sie hier ist? Ja, kommt Ihnen das anormal vor? Sie sitzt im Besuchszimmer. Haben Sie vor, sie den ganzen Tag über da sitzen zu lassen? Ich werde nichts unternehmen, sie daran zu hindern. Sie ist frei. Ich möchte Ihren Beruf nicht ausüben. Und ich möchte nicht an Ihrer Stelle sein. Sie haben Ihre Frau ermordet, Herr, und wahrscheinlich auch Ihre erste. Sie werden schon noch gestehen. Chef, die Frau will Sie dringend sprechen. Nein, nicht die Alte. Der Mann, die Bohnenstange. Sie ist seit 1 Stunde da und redet mit der alten Herr. Ja, bitte hol mir die Ernestine. Wollen Sie nichts essen, Chef? Ist 1 Uhr. Ja. Jean, bestell mir Brot und 2 Bier. Aber eiskalt, man kommt ja um bei der Hitze. Was für Brote, Chef? Die haben jetzt einen prima Landschinken dort. Lass mich in Ruhe mit dem Landschinken. Irgendwelche Brote jetzt. Ja. Verdammt nochmal. Ich habe den Alten aber selten so müde und verdrossen gesehen. Kommt mir auch so vor. Schwerer Brocken, dieser Zahnarzt. Na, was hast du ihr erzählt, Ernestine? Ich habe ihr einen Bären aufgebunden. Sie ist wahnsinnig neugierig, wie es hier ist. Ich habe ihr gesagt, sie sei schon mal eine ganze Nacht hindurch verhört worden. Und sie bekäme es immer fertig, die Leute zum Sprechen zu bringen. Das hat Eindruck auf sie gemacht. Sie ist weniger selbstsicher als vorher. Soll ich nicht lieber wieder zu ihr gehen? Mhm. Ja, wenn du willst. Dann muss der Inspektor, der mich zurückbringt, nur furchtbar grob mit mir umspringen, damit sie nichts wittert. Hast du noch immer keine Nachricht von Alfred? Sie auch nicht. Nein, leider nein. Jean-Vier, bring sie wieder rüber. Lassen Sie mich doch los! Verschämtes Frauenzimmer, ich werde das schon klein kriegen. In welchem Augenblick haben Sie Ihre Frau umgebracht? Ich habe sie nicht umgebracht. Wäre es nicht besser, Sie würden Farbe bekennen? Kann ich Sie sehen? Wen? Meine Mutter. Nein, vielleicht verhöre ich Sie selbst. Meine Mutter weiß nichts. Und Sie? Ich auch nicht. Dann besteht erst recht kein Grund, dass ich Ihre Mutter nicht so verhöre, wie ich Sie verhört habe. Haben Sie denn gar kein Mitleid, Herr Kommissar? Mit wem? Mit einer alten Frau. Auch Maria wäre wohl gern eine alte Frau geworden. Lucas, mach du weiter. Ich will mich jetzt mit der Mutter befassen. Alles gut. Also, Herr Sir. Name, Vorname, Familienstand. Na, wie weit sind Sie? Der Brief ist vor 1,5 Jahren geschrieben worden. Und ich glaube, das ist für Sie sehr wichtig. Würden Sie es mir bitte vorlesen? Ja, sie schreibt also da an ihre Freundin, gestern habe ich sehr gelacht, Geh war in meinem Schlafzimmer. Er sieht ja dann immer wie ein Schuljunge aus, dem man 5 Seiten zum Abschreiben gegeben hat.

Dann habe ich wohl auch meine zweite Schwiegertochter vergiftet. Zufällig war sie herzkrank. Sehen Sie, von Anfang an habe ich mir Gedanken darüber gemacht, warum ihre Leiche verschwunden ist. Wäre sie lediglich vergiftet worden, so hätte es genügt, einen Arzt zu holen, der in Anbetracht von Marias Gesundheitszustand einen Herzschlag festgestellt hätte. Vielleicht hätte dieser Herzschlag sogar später erfolgen sollen, im Taxi, auf dem Bahnhof oder im Zuge. Sie scheinen Ihrer Sache sehr sicher zu sein. Aber dann ist ein Zwischenfall eingetreten, der Ihren Sohn gezwungen hat, auf seine Frau zu schießen. Nehmen wir an, dass Maria in dem Augenblick, da Sie weggehen und ein Taxi holen, oder was wahrscheinlicher ist, da sie eins telefonisch bestellen wollte, gewisse Symptome gespürt hätte. Sie fühlte, sie sei vergiftet. Deshalb kam sie in das Arbeitszimmer ihres Sohnes, wo sie war. Warum behaupten Sie, ich sei dort gewesen? Weil Maria wusste, dass sie der Täter war. Und Sie meinen also, ich hätte... Nein, ich habe Ihnen bereits gesagt, dass wahrscheinlich Ihr Sohn geschossen oder, wenn Ihnen das lieber ist, Ihr Werk vollendet hat. Kommissar Maigret? Ja, Strompolizei. Ja, Billancourt, zum ersten Mal getaucht, einen schweren Koffer gefunden. Das Übrige wird folgen, danke. Ihr Sohn, Frau Serre, ist entschlossen, alles auf sich zu nehmen. Er ist davon überzeugt, dass Sie das alles einzig um seinetwillen getan haben. Aber gerade das ist falsch. Setzen Sie sich näher heran, Frau Serre. Nicht um seinetwillen haben Sie Angst vor der Not, sondern um Ihrer selbst willen. Nicht um seinetwillen haben Sie gemordet. Und wenn Sie jetzt 8 Stunden hier sind, so nur, weil Sie Angst haben, er könne sprechen. Was liegt daran, dass er ins Gefängnis kommt oder gar hingerichtet wird? Wenn Sie die Gewissheit haben, aus dem Spiel zu bleiben, Sie sind überzeugt, dass Sie noch viele Jahre zu leben haben, in Ihrem schönen Hause, mit den alten, echten Sachen und Ihr Geld zählen können, Ihre Handtasche her. Nein, nein! Sitzen bleiben! Und was ist das? Darum wollten Sie mit Ihrem Sohn unter 4 Augen sprechen. Finden Sie nicht, dass es für eine einzige alte Frau schon genug Leichen sind, Frau Serre? Sie wollen damit sagen, Sie hätten ihm seine Tabletten gegeben, genau gesagt das hier, was er für seine Tabletten gehalten haben würde. Und dann hätte der Gerichtsarzt wohl bald einen Herzschlag feststellen können. Lucas, sag Janvier, er soll aufhören mit Serre. Seine Mutter gesteht. Da sitzt die Bohnenstange noch rum. Ja, ich gehe zu ihr. Geht der Zahnarzt frei aus? Bestimmt nicht. Beihilfe. Und Madame Serre wird hingerichtet? Na, wegen ihres Alters wohl nicht. Was ist, Herr Kommissar? Aus, du kannst gehen. Hat er gestanden? Sie war es. Was? Die Alte? Ja, und vielen Dank. Wenn Alfred wieder da ist, dann gib ihm den guten Rat. Das hat gar keinen Zweck. Der wird immer wieder versuchen, einen von seinen Schränken zu knacken. Weil er doch davon träumt, dass wir eines Tages aufs Land ziehen können.